Das Gefühl, angekommen zu sein, kam irgendwie mit dem Sprachverständnis. Und das Gute war eben auch, ich konnte immer wieder nachfragen, wenn ich irgendwas nicht verstanden habe. Also nicht bezüglich auf die Sprache, sondern auf die Verhaltensweisen. Also wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, warum die das jetzt so machen, dann habe ich einfach nachgefragt. Und da war eben auch die Offenheit da, dass sie gesagt haben, das ist so und so bei uns und wir machen das deshalb. Und je mehr ich da eben verstanden habe, desto mehr konnte ich mich da auch integrieren.